herzlich willkommen bei Happy Kids. Ich danke, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich auf die nächsten paar Minuten mit euch. Es ist gerade Adventszeit und alles läuft einfach viel, viel stressiger, als wir uns es mal wieder einfach vorgenommen haben. Und deswegen möchte ich heute euch eine alternative Heilmethode vorstellen, mit der ihr vielleicht wieder ein bisschen zu euch kommt, die Mitte in euch findet, wisst, was ihr wollt, den Stress reduziert in euch, in der Familie und mit der ihr vielleicht auch euren Kindern helfen könnt. Denn es ist eine Methode, die sehr umfassend ist und die gegen Ängste ist, gegen Stress, die man einsetzen kann, wenn man Prüfungsangst hat, wenn man nicht mehr weiß, wo man hin soll, wenn man blockiert ist. Es ist eine alternative Heilmethode, die ich selber schon nun ein paar Mal anwenden durfte und mit der es mir unglaublich besser geht. Ich durfte die Methode kennenlernen in München bei einer wundervollen Frau und jetzt zu den Feiertagen bzw. in dieser Adventszeit denke ich sehr, sehr viel an sie und danke ihr. Denn durch diese wundervolle Frau habe ich es wieder geschafft, mir selber zu vertrauen, mehr Lebenslust zu haben und mit mehr Mut in die Zukunft zu schauen. Ich rede hier über Sunny und ihre Kinesiologie. Wenn ihr nicht wisst, was Kinesiologie ist, möchte ich es euch nun hier gerne vorstellen. Und vielleicht seid ihr in München und schreibt mir, dann gebe ich euch gerne die Kontaktdaten von dieser wundervollen Frau. Oder ihr sucht einfach mal, wo bei euch in der Nähe die nächste Kinesiologin ist, die vielleicht euch oder eurer Familie, euren Kindern helfen kann. Von Anfang an möchte ich euch sagen, dass die Ausbildung zur Kinesiologin, damit man wirklich alles mit den ganz vielen unglaublich verschiedenen Testverfahren, Instrumenten, Maßnahmen einsetzen kann, die ganze Ausbildung 3 Jahre dauert. In diesen 3 Jahren lernt man so unglaublich viel und das habe ich gemerkt, denn keine Sitzung ist wie die andere und jede Sitzung hat so viel Tiefe und so viel Kraft und hat so viel bewirkt in meinem Leben, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, nun erstmal, was bedeutet eigentlich Kinesiologie? Kinesiologie ist eine wirklich ganzheitliche alternative Heilmethode. Sie verbindet die Inhalte der traditionellen chinesischen Medizin und geht dann auch noch in die Chiropraktik, Bewegungs- und Ernährungslehre rein und bedient sich zudem an der Gehirn- und Stressforschung wie auch dem NLP. So merkt ihr schon, dass die Kinesiologie sehr, sehr umfassend ist. Und auch mit den Meridianen arbeitet, mit den Energien, mit den Körperströmungen. Und so könnt ihr durch die Kinesiologie sehr, sehr, sehr viel bewirken. Zum einen ist es zuständig für die Störungen der Selbstregulation. Wenn ihr euch einfach nicht gut fühlt und nicht wisst, wie ihr weitermachen sollt, kann die Kinesiologie euch begleiten bei Krankheiten oder Befindlichkeitsstörungen. Aber Nicht nur das. Denn auch wenn ihr einfach nicht mehr wisst, wie ihr euren Körper, eure Emotionen, eure Gefühle oder auch euer Denken wahrnehmt, wenn die innere, interne Kommunikation nicht mehr funktioniert und ihr mit dem Rücken an der Wand steht oder einfach sagt, ich fühle mich nicht wohl, irgendwas ist da, was bearbeitet werden muss, dann könnte die Kinesiologie euch helfen. Dann könnte Sunny euch helfen. Aber es geht noch weiter. Auch die Körperstruktur, die Haltung und die Bewegung, die Wahrnehmung eurer Stärken und die Förderung von euren Veränderungen, euren Wünschen kann mit der Kinesiologie bewirkt werden. Aber auch wenn ihr sagt, boah, es ist einfach alles gerade viel zu stressig und ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, ob ich nach links oder rechts gehen soll. Ich weiß nicht, wie ich den nächsten Tag überleben soll. Oder einfach, wenn ihr keine Lust habt, in der Früh aufzustehen und wieder einen kleinen Ansporn braucht. Kinesiologie könnte euch helfen. Auch wenn es um soziale Kommunikation geht, innerhalb der Familie oder mit Freunden. Oder wenn ihr eine kleine Familienaufstellung braucht, die dann doch gar nicht mal so klein sein muss, kann die Kinesiologie für euch da sein. Und das Interessante ist für mich, dass bereits in einer Sitzung von ungefähr 1,5 Stunden so viel bewirkt werden kann, dass es sogar manchmal gar keine weitere Sitzung benötigt. Oder in der nächsten Sitzung ein ganz anderes Thema, wenn ihr mal wieder wollt, bearbeitet werden kann. Damit will ich sagen, dass in einer Sitzung so viel verändert werden kann, dass ihr selber wirklich ganz, ganz große Schritte machen könnt innerhalb von 90 Minuten. Aber natürlich ist es halt auch allumfassend und ganzheitlich. Und naja, dass wir nicht nur aus Körper bestehen, sondern eben auch aus Gefühlen, aus Seele, aus Emotionen, aus Denken und dass das alles doch irgendwo zusammenhängt, ist uns ja doch irgendwie bewusst. Und das, finde ich, ist das Tolle an der Kinesiologie. Damit arbeitet sie. Sie nimmt die Meridiane, sie nimmt die Bewegungen des Körpers, sie denkt aber auch an das Essen, an Gefühle, am Reden. Und wenn ich jetzt von Reden rede, meine ich nicht, dass man stundenlang seine Geschichte erzählen muss. Man muss nicht erzählen, wie alles verlaufen ist, wie man sich fühlt, was man denkt. Nein, die Kinesiologie arbeitet mit deinem Unterbewusstsein. So kann sie Schmerzen lindern und. Oder blockierte Energiemuster auflösen oder erkennen und dann auflösen. Was ich damit sagen will, ist, dass diese Kinesiologie mit eurem Unterbewusstsein arbeitet und so die Schmerzen, sage ich mal, oder die Blockaden, die ihr habt, ins Bewusstsein holt und auflösen könnt. Und vielleicht ist die Wurzel eurer Symptome, vielleicht liegt sie ganz woanders. Und erst in diesen 90 Minuten könnt ihr es vielleicht zum Vorschein bringen und versteht, um was es sich eigentlich handelt und könnt dann wieder in eurer wahren Schönheit, in eurer Energie, in eurer Blüte, in eurer Buntheit des Lebens eintauchen. Gerade jetzt zur Adventszeit ist es vielleicht eine gute Möglichkeit, darüber nachzudenken und euch noch weiter damit, ja, darüber zu informieren und zu schauen, ob das etwas für euch ist oder einfach mal eine Kinesiologin oder Kinesiologen natürlich zu kontaktieren und zu schauen, ob es was für euch ist. Wie gesagt, 60 Minuten ist nicht viel dafür, dass es Muster bei euch verändern kann, die ewig, ewig in euch geschlummert haben. Oder eben in euren Kindern und, und. Wenn wir nun auf eure Kinder eingehen möchten, die Kinesiologie arbeitet auch sehr, sehr viel mit Lernstrategien und Stressimpulsen und Prüfungsängsten und kann da wirklich auch fantastische Ziele erzielen. Also, vielleicht schaut ihr hin, seht dann, was ihr für fantastische Fortschritte macht. Und vielleicht ist es dann soweit, dass eure Kinder das sehen und sagen, hey Mama, hey Papa, was habt ihr gemacht? Und dann ist es soweit, dann könnt ihr denen sagen, an was es liegt. Und vielleicht sind sie dann so mutig und möchten auch den Schritt gehen und mal eine Kinesiologin aufsuchen. So, mit dieser kleinen und kurzen Folge möchte ich ganz, ganz laut und groß und voller Liebe der Sunny danken. Und ja, dass durch ihre Arbeit so viel in mir verändert wurde und dass ihr das alles alle auch mitbekommt und dass durch ihre Arbeit noch viel mehr Menschen profitieren können von der Kinesiologie, indem ich sie noch weiter in die Welt hinausrufe. Also, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und dann ein sehr besinnliches, erholsames Wochenende. Nächste Woche ist denn schon bereits Weihnachten. Also, genießt es und schreibt mir, wenn ihr weitere Fragen habt. Ich werde euch gerne sie alle beantworten und freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.